Was los, Deutschland? Tracky Valley. Ihr habt euer Mixtape. Ich geb dir eine Mische zwischen was Neues und Jugo Betrugo. Wie ganz Deutschland. Berlin. Hamburg. Frankfurt. Neukölln. Oder Köln. Keine Ahnung, ich bin fett. Zieht euch das Ding rein. Das ist ein Vorläufer für das Album. Ich drehe meine Runden. Was ist los? Tracky Valley. Lass mal hören. Lass mal hören, ja? Tracky Valley! Tracky Valley. Ich dreh meine Runden Mixtape. Was los? DJ SK83 und DJ Max. Kanaken, Atzen, Wandern, Blitzen, See oder Tegel ein. Bettler, Penner, Junkies machen sich hier in der Gegend breit. Ich dreh meine Runden, zieh mir dieses Elend rein. Kleine Kinder draußen bis Mitternacht, wie kann das sein? Ich dreh meine Runden, Dicker warten auf Kunden. Kunden warten auf Dicker, alles läuft so wie immer. Ich dreh meine Runden, ich mach Action bis ich umkipp. Ich dreh am Zeiger, solange meine Uhr tickt. Tracky Valley. Ich dreh meine Runden Mixtape. Meine Runden, was ist los? Ich dreh meine Runden Marathon. Kanaken, Matzen, Wandern, Blitzen, See oder Tegel ein. Bettler, Penner, Junkies machen sich hier in der Gegend breit. Ich dreh meine Runden, zieh mir dieses Elend rein. Kleine Kinder draußen bis Mitternacht, wie kann das sein? Ich dreh meine Runden, Dicker warten auf Kunden. Kunden warten auf Dicker, alles läuft so wie immer. Ich dreh meine Runden, ich mach Action bis ich umkipp. Ich dreh am Zeiger, solange meine Uhr tickt. Tracky Valley, ich mach den Kopf weg. Zuerst willst du Ärger, und dann doch nicht. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Ich traue niemand, auch wenn sie auf alles schwören. Du weißt, wer ich bin und hängst immer da, wo ich bin rum. Doch ob ich grüße oder nicht, hängt einfach ab von meiner Stimmung. Ich dreh meine Runden, mein Leben zieht 12 Runden. Doch ich komm über die Runden und leck meine Wunden. Links rum, rechts rum, ich hab alles im Blick. Nur einmal nicht richtig aufgepasst, ist man hier gefickt. Berlin ist da, wo ich meine Runden drehe. Wahrscheinlich hier lebe, bis ich das Zeitliche segne. Ich dreh meine Runden, 24 Stunden am Stück. Patrouille und zähl meine Kohle. Verrückt, alles Gute kommt von unten, ich seh mich oben. Ich dreh meine Runden, komm mit. Wir drehen ein paar Runden, komm mit. Stunden vergehen wie Sekunden, komm mit. Mit mir bist du sicher, das ist sicher. Oder bleib wo du bist, ich dreh meine Runden. Leute kommen hier um die Ecke, während ich hier Runden drehe. Leute betteln hier um Einlass, bei den Türen stehe. Auch Teetrinker drehen Dinger mit einem Finger. Kripos fahren vorbei, schießen paar Bilder. Ich dreh meine Runden, Jungs geben einen Siegen an. Sie drehen ihre Runden, legen sich mit jedem an. Normal, freitags rasten alle aus. Grün ist jetzt blau, die fallen trotzdem auf. Alle machen hier auf Glamour und schick. Ich erkenne diese Schlappen auf den ersten Blick. Ich dreh meine Runden, sie lachen auf Ecstasy. Sie schieben Film, ich film sie mit Samsung Galaxy. Ich dreh meine Runden, alle sind eingedeckt mit Samsung, Nokia, iPhone, iPad. Hier wird gehetzt, die Straße ist vernetzt. Connected, verlinkt, wie das Internet. Dir geht Schlag auf Schlag, ein Kind wird schnell zum Mann. Die Straße hat's zuerst, immer auf neuesten Stand. Berlin ist da, wo ich meine Runden drehe. Wahrscheinlich hier lebe, bis ich das Zeitliche segne. Ich dreh meine Runden, 24 Stunden am Stück. Patrouille und zähl meine Kohle. Verrückt, alles Gute kommt von unten, ich seh mich oben. Ich dreh meine Runden, komm mit. Wir drehen ein paar Runden, komm mit. Stunden vergehen wie Sekunden, komm mit. Mit mir bist du sicher, das ist sicher. Oder bleib wo du bist, ich dreh meine Runden. Sag, was los, wohin? Ich dreh nur ein paar Runden, ja? Ich dreh meine Runden. Brauchst du was? Ich dreh meine Runden. Nein, Mann, ich bin gut. Kommst du mit mir? Ich dreh meine Runden. Komm mal, ich komm mit. Ich dreh meine Runden. Ja, dann komm. Ich dreh meine Runden. Wir drehen ein paar Runden. Ich dreh meine Runden. Ich dreh meine Runden. Ich dreh meine Runden. 24 Stunden am Stück, Patrouille und zähl meine Kohle. Verrückt, alles Gute kommt von unten, ich seh mich oben. Ich dreh meine Runden, komm mit. Wir drehen ein paar Runden, komm mit. Stunden vergehen wie Sekunden. Komm mit mir bist du sicher, das ist sicher. Oder bleib wo du bist, ich dreh meine Runden. Give me some room and I might just chill. Give me some room and I might just chill. Give me some room. Give me some room. Give me some room. Ich komm in den Laden, schwarze Haare, braune Haut und der Verkäufer glaubt, dass dieser Kanaki hier klaut. Bleib mal locker, Kleiner, ich hab Para in der Tasche. Ich bin anders als du dachtest, keiner hat ne Knarre, also lack entspann dich. Schieb kein Film, heutzutage ist ein Kanake am Chillen. Was hast du gedacht, wir killen den ganzen Tag, komm mal runter. Bei uns hier ist alles Tutti, ist nicht alles wie Kotti. Komm mal, ich bin am Stutti, ein Teil für ein Fuffi, zwei Teile ein Hunni. Mach die Mathematik und du weißt, wie ich ticke. Jetzt hast du gedacht, dass ich das weiß, verticke. So viel kostet eine Zeile, die ich einsinge. Was los? Nicht jeder ist ein Täter oder ein Krimineller. Schieb kein Film, werde mal origineller. Es wird langsam lästig, eine alte Kamelle. Ich steh drüber, denn Cracky Valley ist clever. Warum so verkrampft? Schieb mal keine Panik. Bleib mal locker, Kleiner, es war doch gar nichts. Schieb kein Film, es war doch gar nichts. Schieb kein Film, es war doch gar nichts. Warum so verkrampft? Schieb mal keine Panik, bleib mal locker, Kleiner, es war doch gar nichts. Schieb kein Film, es war doch gar nichts. Schieb kein Film, es war doch gar nichts. Was habt ihr euch gedacht, ihr denkt, ihr könnt diesen Kanacken in eine Schublade packen und es dabei belassen? Auf keinen, ihr schiebt einen Film und das schon zu lange. Steh nun mal auf Blondin, aber das tut nicht zur Sache. Keine Bange, der Kanacke macht ein bisschen Spaß. Ich kläre, was du willst, wenn du nicht danach fragst. Warum so verkrampft? Schieb mal keine Panik, bleib mal locker, Kleiner, es war doch gar nichts. Warum so verkrampft? Schieb mal keine Panik, bleib mal locker, Kleiner, es war doch gar nichts. Schieb kein Film, es war doch gar nichts. Schieb kein Film, es war doch gar nichts. Warum so verkrampft? Schieb mal keine Panik, bleib mal locker, Kleiner, es war doch gar nichts. Schieb kein Film, es war doch gar nichts. Schieb kein Film, es war doch gar nichts. Give me some brew and I might just chill. Give me some brew and I might just chill. Give me some brew. Give me some brew. Give me some brew. Give me some brew and I might just chill. Ich hab die Schnauze voll, lass mal anfangen. Mach mal den Beat an. Immer noch aus B-E-R-L-I-N C-H-B. Aber der Film funktioniert auch bei euch. Keine Rolle. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Südwesten, Osten, Norden, egal. Kanak wird immer gleich behandelt. Irgendwelche Leute zeigen mit dem Finger auf mich. Obwohl ich sauber bin, hat der Bulle mich wieder erwischt. Sie sagen, er war's, der Kanacke hat es getan. Normal, egal, was hab ich denn schon für eine Wahl? Klick die Handschellenbulle, nimm meine Fingerabdrücke. Mach mal ein Foto von mir, während ich böse blicke. Sie hätten gerne den Kanacken im Knast, hören mich ab. Obwohl ich ewig nicht mehr ticke, obwohl ich hier geboren bin, bleib ich immer nur ein Immigrant. Zu viele Steine auf meinem Weg, schon ein Leben lang. Schule verkackt, Drogen verpackt, Scheiß um den Knast. Leute geklatscht, Patten gekrallt und das in der Nacht. Die Welt ist kalt für einen Kanacken in dieser Stadt. Jeden Tag ein Kampf, wer hat die Überhand? Alles bleibt beim Alten, doch ich werde älter. Dank euch Heuchlern werde ich mich niemals ändern. Sie nennen mich Kanacke oder Jugo Betrugo. Ich lasse meine Wut raus im Studio. Sie wollen mich stoppen, doch es macht keinen Sinn. Cracky Valley und ich mach mein Ding. Los! Sie nennen mich Kanacke oder Jugo Betrugo. Ich lasse meine Wut raus im Studio. Sie wollen mich stoppen, doch es macht keinen Sinn. Cracky Valley und ich mach mein Ding. Los! Cracky Valley, ich dreh meine Runden. Das Mixtape. Was ist los? Was braucht, dann ist es mein Kram. Denn sie warten schon zu lang. Tracking Valley ist jemand, der euch was bieten kann. Ich lass es langsam angehen, nur dass ihr mich versteht. Ich will mich nicht verstellen, ihr sollt hören, wie ich lebe. Du denkst, du bist ein Fighter, doch kleiner, du bist nicht Rocky. Abi, Habibi, ich bin ein echter Berliner wie Rocky. Johnny, ist auch scheißegal, denn mein Herz klopft, solange die Drums knallen. Solange der Bass brummt, hörst du Berliner Dealer aus dem Siebener. Ich öffne Türen für meine Kanacken, ich halte ihren Traum am Leben, dass sie niemals aufgeben. Tracky Valley, du denkst, du kennst mich, du bist nicht ganz dicht. Ich bin auf der Skala von 1 bis 10, 20. Wenn du denkst, ich bin tot, dann ist das hier dein Testament. Aus Berlin direkt ins Herz vom Rest der Welt. Die Straße lebt und hier zählt nur das Geld. Doch für kein Geld der Welt würde ich mich verstellen, niemals. Keiner kann mich verändern, Juru Betrugo war Klassiker, doch das wird Legende. Und Jugendliche sprühen wieder Tracky Valley am Ende. Ich bin ein Stehauf, Menschen, das mein Leben beendet. Ich will mein Leben genießen, keiner kann mich verändern. Juru Betrugo war Klassiker, doch das wird Legende. Juru Betrugo war Klassiker, doch das wird Legende. Juru Betrugo war Klassiker, doch das wird Legende. Tracky Valley, ich dreh meine Runden. Ich will mein Leben genießen, keiner kann mich verändern. Juru Betrugo war Klassiker, doch das wird Legende. Und Jugendliche sprühen wieder Tracky Valley am Ende. Ich bin ein Stehauf, Mädchen, das dein Leben beendet. Und verwechselt bloß mein Lächeln, nicht mit Schwäche. Immer noch die gleichen Jungs, immer noch die gleichen Gesetze. Immer noch auf der Straße, immer die gleichen Verbrechen. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich die Wahrheit sprechen. Du liest ein, zwei Interviews und denkst, dass du mich kennst. Du weißt gar nichts, du beleidigst meine Intelligenz. Immer noch Taschenlampe im Gesicht und kleine Pupillen. Immer noch trocken am Mund, ich hab meinen eigenen Willen. Immer noch besser für dich, wenn du keinen Stress machst. Oder du brichst dein Genick, wer denn das? Immer, immer noch fertig von letzter Nacht. Das Leben, das ich jetzt führe, immer noch besser als Kraft. Tracky Valley bleibt immer noch auf dem Boden. Der Einzige, dem die Leute vertrauen. Und das wird sich tot, wenn es ist immer noch das gleiche Spiel, dasselbe wie gestern. Tracky Valley steht ein Mann, glaub mir, das wird sich nicht ändern. Tracky Valley bleibt immer noch auf dem Boden. Der Einzige, dem die Leute vertrauen. Und das wird sich tot, wenn es ist immer noch das gleiche Spiel, dasselbe wie gestern. Tracky Valley steht ein Mann, glaub mir, das wird sich nicht ändern. Ihr hört immer noch das, ich dreh meine Runden Mixtape. SK83, DJ Max. Tracky Valley, was los? Es geht nur um Kohle, wo ist dein Zaster? Nimm die Moneten, hol dir dein Para. Die Asche, die Knete, greif dir die Scheine. Geld regiert die Welt, Mann, du weißt, was ich meine. Verdammt, was ich hier schon an Drehschaps hatte. Doch die Hoffnung nie verloren hab, dass ich irgendwann Jackpot mache. So wie viele Brüder hier in meiner Gegend. Es ist ein Dschungel, doch wir müssen jetzt hier weiterleben. Taschen sind leer, schwer nicht den Kopf zu verlieren. Pack die Tüten ab, um das Ott zu verdienen. Es ist nicht viel, gerade so, dass ich über die Runden komme. Keinen drin, nicht mal mit Arbeit, 40-Stunden-Woche. Ich verfluche diesen Mensch, der die Scheine brachte. Gier und Neid, Brüder hier zu Feinde machte. Doch man zwingt uns genauso zu handeln. Für Masadi drauf zu gehen oder im Bau hier zu landen. Es ist kalt und grau, einfach abgefuckt. Irgend so ein korrupter Präsident hat die Macht, aber ich guck nicht zu, wie die Reichen fetter werden. Greif mir mein Anteil und werd hier Mann als Kämpfer sterben. Es geht nur um Kohle, wo ist dein Zaster? Nimm die Moneten, hol dir dein Para. Die Asche, die Knete, greif dir die Scheine. Geld regiert die Welt, Mann, du weißt, was ich meine. Es macht keinen Sinn für mich, wenn es keinen Cent bringt. Es macht nur Sinn für mich, wenn das Bling Bling blinkt. Es macht keinen Sinn für mich, wenn es keinen Cent bringt. Es macht nur Sinn für mich, wenn das Bling Bling blinkt. Geld regiert die Welt und die Macht hat der Fiskus. Sie nennen es Demokratie, aber es ist Kapitalismus. Die Zentralbanken steuern die Berge von Schmiergeld. Fressen oder gefressen werden, Erde ist Tierwelt. Im Haifischbecken geht jedes Mal einer baden. Pass dich an oder geh unter, die Aasgeier warten. Mit Fleisch fängt man Fleisch, täglich hasselt man erneut so. Geh hol dir 50 Cent Köder und angel dir einen Euro. Auf der Jagd nach Beute, plündern und bunkern das. Es ist ein Freiheitskampf aus der düsteren Unterschicht. Denn man fühlt sich hier im Ghetto wie in einem Kerker drin. Ja, gefangen in der Dunkelheit, bis wir Scheinwerfer sind. Es geht nur um Kohle, wo ist dein Zaster? Nimm die Moneten, hol dir dein Para. Die Asche, die Knete, greift dir die Scheine. Geld regiert die Welt, Mann, du weißt, was ich meine. Es macht keinen Sinn für mich, wenn es keinen Cent bringt. Es macht nur Sinn für mich, wenn das Bling Bling blinkt. Es macht keinen Sinn für mich, wenn es keinen Cent bringt. Es macht nur Sinn für mich, wenn das Bling Bling blinkt. Billy, ich dreh meine Runden. Immer wieder werd ich in der Nacht wach, mein Kopf gefickt, ich mach den Fernseher an, zieh mir 090er Schlampen rein. Bei jedem Platz, das passiert mir jedes Mal, immer das gleiche, ich denke über mein Leben nach. Das ganze hin und her, was wollte die und der, dumme Diebe und Drogendealer, es werden immer mehr. Straße ist ein Ghetto-Hooligan, der austeigt, jeder weiß, auf der Straße reich zu werden ist nicht leicht. Der eine bleibt, der andere geht für eine gewisse Zeit, man kommt abgemagert rein und drinnen wird man dann breit. Egal von wo du herkommst, eins haben wir gemeinsam, alle jagen den Euro seit Jahren, das schon von klein auf an. Los. Wegen dem dreckigen Geld werden Menschen zu Mördern. Der Euro ist ein Teufel und ich pack ihn an den Hörnern. Er spukt in meinem Kopf rum und was ich sehe sind nur Zahlen. Er lässt mich seit Tagen, seit Jahren nicht mehr richtig schlafen. Es geht nur um Kohle, wo ist dein Zaster? Nimm die Moneten, hol dir dein Para. Die Asche, die Knete, greif dir die Scheine. Geld regiert die Welt, Mann, du weißt, was ich meine. Es macht keinen Sinn für mich, wenn es kein Cent bringt. Es macht nur Sinn für mich, wenn das Bling Bling blinkt. Es macht keinen Sinn für mich, wenn es kein Cent bringt. Es macht nur Sinn für mich, wenn das Bling Bling blinkt. M.O.P. Track, ich blende Jugend. Wir bringen die Klassiker. Keiner kann es besser als wir, das ist ein Klassiker. Wir bringen die klassischen Klassiker für die Masse, ja. Für ganz Deutschland, Berliner Klassiker. Cracky Valley und M.O.P. Junge. Wir bringen die Klassiker. Keiner kann es besser als wir, das ist ein Klassiker. Wir bringen die klassischen Klassiker für die Masse, ja. Für ganz Deutschland, Berliner Klassiker. Wir bringen die klassischen Klassiker für die Masse. Jeder fragt, wo kann man es haben? Wir bringen die klassischen Klassiker für die Masse. Jeder fragt, wo kann man es haben? Dann kommt der Klassiker, bitte bringt man ihn nur im Banger. Sie rappen auf A Cappella für zwei echte Verbrecher. Yeah, Schluss. Alles klar? Ja, Mann. Cracky Valley und Nate. Von Berlin nach Hamburg, von Hamburg nach Berlin. Alles klar, Nate? Alles gut, Digga, bei dir? Auf jeden. Wir klären das selber hier. Ja, Mann. Wir brauchen keine Bullen. Fick die Amjad. In der Parallelgesellschaft nach eigenen Regeln. Gibt es Stress, wird's alleine geregelt. Wir rufen nicht die Polizei, wir klären das allein. Wir wollen nur überleben, dafür sperren sie uns ein. Wir leben in der Parallelgesellschaft nach eigenen Regeln. Gibt es Stress, wird's alleine geregelt. Wir rufen nicht die Polizei, wir klären das allein. Wir wollen nur überleben, dafür sperren sie uns ein. Zu viele Pädagogen sagten mir, mein Umgang ist schlecht. Doch die anderen haben nur Angst vor mir und gucken gleich weg. Ich bin ein Straßenjunge, die Elite will nicht mit mir sein. Denn ich pass nicht in das Bild vom gewaltfreien Verein. Ich scheiß auf eure Sitten, wie in der S-Bahn ein Piffen. Ihr seid nur am Rumalbern, dafür hab ich so lang gelitten. Ich bin ernst an manchen Tagen, mein Leben ist kein Picknick. Ja, ich nenn sie meine Brüder, weil sie so wie ich sind. Wie würdest du handeln? Dein Kühlschrank ist leer und die Miete nicht bezahlt, also nimmst du's mit Gewalt. Viele können es nicht verstehen, denn sie werden nicht Idioten. Glauben alles, was im Fernsehen ist und sterben als Idiot. Wir sind und bleiben intensiv, Täter macht eure Strafe. Doch der Knast ist wie ein Ausbildungslager für die Straße. Also was bringt euch das, uns einzusperren wie Tiere? Ich lebe und sterbe für die Familie, das bleibt auch. Wir leben in der Parallelgesellschaft nach eigenen Regeln. Gibt es Stress, wird's alleine geregelt. Wir rufen nicht die Polizei, wir klären das allein. Wir wollen nur überleben, dafür sperren sie uns ein. Wir leben in einer Parallelgesellschaft nach eigenen Regeln. Gibt es Stress, wird's alleine geregelt. Wir rufen nicht die Polizei, wir klären das allein. Wir wollen nur überleben, dafür sperren sie uns ein. Du willst hören, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Wir ticken anders hier, uns kannst du nicht täuschen. Ihr wollt uns loswerden, doch das könnt ihr vergessen. Leute wie uns findest du in allen Städten. Du willst hören, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Wir ticken anders hier, uns kannst du nicht täuschen. Ihr wollt uns loswerden, doch das könnt ihr vergessen. Leute wie uns findest du in allen Städten. Auf jeden. Auf jeden. SK83. Wo bleibt mein Stuff? Auf der Suche nach was? Tick ich den letzten Stopp? Tick-Tack, wo bleibt mein Stuff? Auf der Suche nach was? Tick ich den letzten Stopp? Die Leute wollen dies, die Leute wollen was? Die Leute wollen dies, die Leute wollen was? Die Leute wollen dies, die Leute wollen das? Die Leute wollen dies, die Leute wollen was? Ich sag's dir, die Leute hier sind nicht mehr bei Verstand. Sie kommen und gehen, reißen mir alles aus der Hand. Wie komm ich an Neues ran? Aber auf die Schnelle, die spucken größte Töne, haben nix, wenn ich mich melde. Die Leute wollen was, warten auf dies und das. Angefangen von Hayes, Flex, Tiller, Hauptsache ist klasse. Ich probiere mein Bestes, doch mein Warenkorb ist noch leer. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir einen guten Kurs klärt. Meine Kohle geht flöten, ich plane die nächsten Schritte. Ich bezahle dich sogar auch, schon nur wenn du vermittelst. Sekunden, Minuten, Stunden vergehen. Ich guck auf die Uhr, es ist immer noch nichts geschehen. Es ist wie verflucht, muss ich heute den Laden schließen. So wie es aussieht, werde ich heute nichts mehr kriegen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, ich mach das Handy aus. Das Geschäft ist geschlossen, die Ware ist ausverkauft. Tick, tack, wo bleibt mein Stuff? Auf der Suche nach was, tick ich den letzten Stoff. Tick, tack, wo bleibt mein Stuff? Auf der Suche nach was, tick ich den letzten Stoff. Die Leute wollen dies, die Leute wollen das. Die Leute wollen dies, die Leute wollen was. Die Leute wollen dies, die Leute wollen das. Die Leute wollen dies, die Leute wollen was. K-I-N-G-Z-A, Schwarzgeld Fiesta. Ob Rotz oder zu Haus, trotzdem trage ich ein Kevlar. Berlin ist out of order, fick Law and Order. Hier finden Bonzenwichser direkt einen Stalker. Schnelle Sache, schnelles Geld, Pussy oder kriminell. Hey, Stille, Abiat, oder geh und hilf dir selbst. Fick die Welt, ich bleibe ich in Berlin, sagt das jeder. Willst du mich auf Kopf nehmen, dann geh mal, rauch mal Zehner. Lehrer sind kein Thema, Verräter bleiben Gegner. Bulle bleibt Gürtel, zu Hause bleibt Jäser. Wedding ist die Heimat, der Stolz meiner Herkunft, die Straße sorgt dafür, dass keiner dein Herz bumst. Komm vorbei, du bist herzlich eingeladen. Aber pass gut auf, es ist gefährlich in meinen Straßen. Denn hier bist du in ein paar Stunden schon verschwunden. Bin auf Wolke 7 und dreh unten meine Runden und such Kunden. Tick, tack, wo bleibt mein Stuff? Auf der Suche nach was, tick ich den letzten Stoff. Tick, tack, wo bleibt mein Stuff? Auf der Suche nach was, tick ich den letzten Stoff. Die Leute wollen dies, die Leute wollen das. Die Leute wollen dies, die Leute wollen was. Die Leute wollen dies, die Leute wollen das. Die Leute wollen dies, die Leute wollen was. Was los? Tick, tack, wo bleibt mein Stuff? Auf der Suche nach was, tick ich den letzten Stoff. Tick, tack, wo bleibt mein Stuff? Auf der Suche nach was, tick ich den letzten Stoff. Die Leute wollen dies, die Leute wollen das. Die Leute wollen dies, die Leute wollen was. Die Leute wollen dies, die Leute wollen das. Die Leute wollen dies, die Leute wollen was. Santa Crick, Crick Valley, Sweat Beat. Gute Vorsätze fürs neue Jahr, laber mich nicht damit voll, kannst du knicken. Auch an Nikolaus und Weihnachten, pass auf, was du tust. Was du dir wünschst oder wen du verfluchst. Wie soll ich's dir erklären? Wünsche werden auch wahr. Geboren um zu leben und wir leben in den Tag. Du bist zu Hause mit Familie und Tisch groß auf. Dein Nachbar ist seit Jahren einsam und springt vom Hochhaus. Du bist zu Hause und isst warme Plätzchen. Der Penner da draußen sucht ein warmes Plätzchen. Man hört ja immer, das Leben ist ein Geschenk. Am Ende des Tages wird einem im Leben nichts geschenkt. Nix. Was brauch ich mehr? Meine Leute stehen hinter mir. Ohne Feuerwerk lass ich das alte Jahr hinter mir. Sie sagen frohes Neues und einen guten Rutsch. Du rutschst hier in eine Menge Ärger, wenn du falsch guckst. Was los? So wie es aussieht, seh ich schwarz für eine weiße Weihnacht. Sogar der Weihnachtsmann macht blau, weil ihn das weiße Heimat. Am Himmel dicke Flocken, wenn im Winter die Engel weinen. Und es schneit. Du hörst den Schlitten und die Glocken, doch er zieht an dir vorbei. Bye, bye. Du siehst am Himmel dicke Flocken, wenn im Winter die Engel weinen. Und es schneit. Du hörst den Schlitten und die Glocken, doch er zieht an dir vorbei. Bye, bye. Was ist los? Ich bring euch was Altes, mach es bisschen neu. Mit einem Spritzer Zitrone, wisst ihr was ich meine? Ein bisschen fresher. Zieht euch das rein. Sweat Beats. Okay, okay. Ich hab sie gesehen, sie hat mir gefallen. Ich meint diesen Arsch, muss ich unbedingt knallen. Schlamp ist der Hit, Körper fit, Mörder, Tits, Riesenausschnitt. Sie hatte diesen Fick, mich Blick in ihren Augen. Sie kriegt es mit, wie wir gerade bauten. Sie kam zu uns rüber und wollte was kaufen. Ich meinte, bleib hier und du kannst mit uns rauchen. Sie blieb da und ich wollte noch was zu trinken. Sie war mehr wie diese Bomben, die nicht ich ticken. Ich bestell Jimmy Cola und wir packten noch paar Kippen. Diese Puderzucker mit ihren Riesenglocken war nie zu stoppen. Sie meinte, sie will heute noch poppen bis auf die Knochen. Wir gingen zum WC, zum ein bisschen Schnee. Wir hatten keinen Platz, doch ich gab sie in Stehen. Thank you. mich nicht. Ich werde auch nicht älter. Es fing an mit 2CL, ein Anruf 07er. Danach ein 10er, ich bin drauf, ich will rauf auf das Lied. Ich bin drauf, lass mich rauf auf das Lied. Es fing an mit 2CL, ein Anruf 07er. Danach ein 10er, ich bin drauf, ich will rauf auf das Lied. Ich bin drauf, lass mich rauf auf das Lied. Ich bin nicht so alt, das sind nur graue Haare. Sie schätzen mich auf 23 Jahre, danke. Pack mal 7 Jahre mehr, 10 Jahre dazu und ich bleib der gleiche Kerl. Nenn mich EM, OK, wie sonst? Okay, ich komm klar, frag nach. Los, Partner, schön, nein? Ich bin der Bösewicht, nicht nur weil ich böse kling, weil ich auch böse bin. Immer noch der gleiche Haarschnitt, immer noch auf der Straße. Ich mach mein Schnitt mit Pech auf der Nase. Was, wer, will mir was sagen? Komm und test mich auf der Straße und ich stech dich im Wagen. Ich bin ein Kanake, ich kenne Deutsche und Arabs. Ich hab so viele Leute wie Satelliten im Palast. Ich geb dir mal Rat, bleib da in deinem Kopf, ja? In dieser Stadt ist der Teufel dein Nachbar. Es fing an mit 2CL, ein Anruf, 07er. Danach ein 10er, ich bin drauf, ich will rauf auf das Lied. Ich bin drauf, lass mich rauf auf das Lied. Yeah. Ich sitz im Golf mit Rückgrat, das ist der Coolness-Faktor, der die Eulen verrückt macht. Wir machen 90 plus 6, sie ist häuslich und nett und sie freut sich aufs Bett. Sie will einen Kuss, das ist Groupie-Liebe. Ich bring das Ding jetzt zum Laufen wie Bundesjugendspiele. Ehrenurkunde Nummer 1 auf dem Treppchen, Sebastian Vettel und sie will gleich an die Klötzchen. Andere Typen fühlen sich angepisst, was geht das mich an? Christian, Licht an, Rampenlicht, lange nix. Ist was nach mir kommt, ich sah sie gehen, lass sie kommen. Ich bin ganz ehrlich, die meisten sind ungefährlich, halten sich für unentbehrlich, dabei sind sie fertig. Ich regel mein Business einwandfrei, Doc Ock Kapazitäten und keine Hand frei. Ene, Mene, es rappelt in der Kiste, wer ist der Nächste auf der Todesliste? Kein Plan, irgend so ein Kecko, vielleicht irgend so ein Penner, der bettelt von Netto. Vielleicht der nächste Junkie, der nicht bezahlt hat, ihm ist egal, denn er ist tramstraff. Oder der Alte, daneben in der Spielo, früher hatte er Klasse, heute im Psycho. Oder die Nutte, die neben dir wohnt, sie wird von irgendeinem Freier zu Tode gewürgt. Oder der Dicke an der Ecke bunkert seine Hex, Bunker wird gestürmt, alles ist weg. Egal wo du dich versteckst, dein Schicksal steht fest. Ene, mene, Mac, bang, und du bist weg. Es fing an mit 2CL, ein Anruf, 07er, danach ein 10er. Ich bin drauf, ich will rauf auf das Lied. Ich bin drauf, lass mich rauf auf das Lied. Es fing an mit 2CL, ein Anruf, 07er, danach ein 10er. Ich bin drauf, ich will rauf auf das Lied. Ich bin drauf, lass mich rauf auf das Lied. Crowds, Cracky Valley, los! Endlich ist Freitag und ich will was machen. Heute ist der erste und ich werd was starten. Geh zum Geldautomaten und steh in der Schlange. Gib mein PIN, ein Geld draus und ich lache. Und ich fühl mich gleich besser, bis jetzt läuft alles gut, Mann, ich kann nicht meckern. Am Ende des Monats werd ich von Frauen ignoriert. Mein Taliban-Bart lass ich mir jetzt rasieren. Danach ins Solarium, ich schnapp mir ne Liege. Die Eulen hinterm Tresen bringen einen Hauch von Karibik. Ich probiere jemand zu erreichen, keiner geht ran. Die Zeit rennt und ich hab immer noch keinen Plan. Es ist wieder ein Tag, fast wie jeder Tag. Ich bin auf der Jagd nach dem Glück. Keine Ahnung, wo es mich hinführt. Kein Plan, es ist wie verrückt. Es ist wieder ein Tag, fast wie jeder Tag. Ich bin auf der Jagd nach dem Glück. Keine Ahnung, wo es mich hinführt. Die Zeit brennt und ich hab immer noch keinen Plan. Es ist wieder ein Tag, fast wie jeder Tag. Es ist wieder ein Tag. Ich dreh immer noch meine Runden. Break and Belly, das Mixtape, SK83, DJ Max. Das Album kommt. Los! Los! Cracky Valley Sweatbeats bringt euch zum Schwitzen. Scheiß drauf, heute Nacht schieb ich meinen Film. Mir egal, was er und sie will. Ohne Rücksicht auf Verluste. Los. Nebenbei pump ich meine Mucke. Das Koker ist da, schlapp stehen. Strafftag von mir aus kann der Abend anfangen. Schwank und sie reden zu viel. Reden von meinem Facebook-Profil. Was interessiert mich das? Zieh dich aus und fass dich an. Spiel keine Spielchen, schalt dagegen. Mach mal Faxen, stick dein Leben. Aber keine Faxen, ich stick dein Leben. Mach mal mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach keine Faxen, ich fick dein Leben. Komm mal klar, hör auf zu reden. Nimm noch eine Line auf dem Klo. McDonalds Bahnhof Zoo. Leg dich ins Zeug, du weißt wie es läuft. Der Mund ist taub, die Nase ist feucht. Noch paar Eulen für die Jungs einladen. Kein Spaß, wenn die Jungs keinen haben. Während du rumschlammst, nenn mich Kommandant. Schnee ist am Start, den ganzen Sommer lang. Das Leben ist bitter, schmeckt wie Coca. Schluck's runter, Kaiser Sosa. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Schülein E-M-O-K, ich fick dein Leben, du Nutte, komm klar. Was Koma, zieh mal noch Koka. Strip mach dich nackt wie beim Poker. Klick, mach dein Abzug, mach den Mund zu. Nimm die Banane im Mund wie ein Maimun. Was nun? Stoppe die so schnell wie ein Taifun. Kein Ding, lass uns noch ein Teil holen. Mach dir keine Sorgen, ich spiel die Nummer. Ich werd keinen Scheiß holen. Zieh das Teil, zieh in die Lines. Komm mit mir, es ist alles vorbei. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Mach mal keine Faxen und ich fick dein Leben. Crickville.